Die Bundesregierung wird die Flüchtlingsprognose für das laufende Jahr einem Zeitungsbericht zufolge deutlich anheben. Martin Mayer dazu. Bis zu einer Dreiviertelmillion Menschen könnten in diesem Jahr um Asyl bitten, schätzt das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Bislang ging die Bundesregierung von 300.000 Menschen weniger aus, die in Deutschland Schutz suchen. Laut Handelsblatt ist die neue Prognose damit die höchste in der Geschichte der Bundesrepublik. Offiziell wird der Innenminister die neuen Zahlen morgen präsentieren. NRW-Innenminister Jäger forderte in dem Zeitungsbericht erneut, dass sich der Bund stärker engagiert. Während die Länder, Kommunen und Freiwilligen schwitzen würden, sitze der Bund auf der Zuschauertribüne und beobachte das Spektakel, so der SPD-Politiker. Die Vereinten Nationen fordern eine bessere Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Evi Seibert. Es ist langfristig nicht tragbar, dass nur zwei EU-Länder, nämlich Deutschland und Schweden, die Mehrheit der Flüchtlinge aufnehmen, weil sie die leistungsfähigsten Strukturen haben, sagt Flüchtlingskommissar Gutierrez. In der Zeitung Die Welt sagte der Flüchtlingskommissar, solange die internationale Gemeinschaft keine politische Lösung für die Krisenländer gefunden habe, müsse man sich mit diesen dramatischen humanitären Konsequenzen beschäftigen. Noch nie waren weltweit so viele Menschen auf der Flucht. Mehr als 60 Millionen haben allein im letzten Jahr ihre Heimat wegen Kriegen und Verfolgung verlassen. Der Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Markus Dröge, mahnte in dieser Sendung an, dass der Staat die Regie bei der humanitären Versorgung der Flüchtlinge übernehmen soll und nicht etwa ehrenamtliche Helfer. Es muss Aufgabe des Staates sein, zu sagen, hier ist jetzt eine wirkliche Katastrophensituation. Ich glaube, wir müssen ehrlicherweise sagen, es sind jetzt humanitäre Katastrophen, die dort passieren. Und dann kann man auch die entsprechenden Hilfswerke einsetzen, das technische Hilfswerk. Und die Ehrenamtlichen, die haben die Aufgabe, dann zusätzlich Menschen zu begleiten, zu versorgen, ihnen zu helfen, die Behördengänge zu ermöglichen. Also da, glaube ich, müssen wir in unserem Land noch die Rollen besser verteilen. Und der Staat muss sehr, sehr deutlich machen, dass er für die humanitäre Grundversorgung eintritt. Der Berliner Landesbischof Markus Dröge heute Morgen hier im Deutschlandfunk. Obwohl dort kein Krieg herrscht, migrieren Menschen auch aus dem Senegal. Der Deutschlehrer Sheikh Mbenge machte im Gespräch mit uns sozialen und wirtschaftlichen Druck für die Flucht aus seinem Land verantwortlich. Die Hoffnungslosigkeit ist so groß, dass sie keine Angst mehr vor Gefahren haben. Sie sagen, es ist ihnen egal. Dadurch haben sie ihr eigenes Motto entwickelt. Die Kandidaten zur illegalen Auswanderung haben als Motto Barcelona oder die Hölle. Sie wissen, dass sie in Gefahr sind. Die europäischen Länder könnten unseren Ländern helfen, Arbeitsplätze hier zu schaffen oder so zu investieren, dass Arbeitsplätze hier geschafft werden können. Man könnte auch hier vor Ort etwas unternehmen. Aber manchmal stoße ich auf Probleme, auf Schwierigkeiten, ihnen zu erklären, wie sie es hier schaffen. Der Gymnasiallehrer Sheikh Mbenge heute Morgen in diesem Programm. In Syrien werden nach einer Erklärung der EU gezielt medizinische Einrichtungen angegriffen. Mehr dazu von Ralf Siener. Nach EU-Angaben wurden allein seit Anfang dieses Monats in der syrischen Provinz Idlib mindestens 9 Krankenhäuser bewusst ins Visier genommen. Hunderte von Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, sind nach EU-Informationen bei diesen Angriffen in mehreren syrischen Städten ums Leben gekommen. Verantwortlich für diese Menschenrechtsverletzungen seien sowohl das Regime in Damaskus und dessen Alliierte, wie auch die Terrororganisation Islamischer Staat und andere bewaffnete Gruppen. Nach dem Bombenanschlag in Bangkok mit über 20 Toten läuft die Suche nach den Tätern, wie Udo Schmidt berichtet. Es gebe einen Videomitschnitt vom Moment vor dem Anschlag, erklärt der oberste Befehlshaber des Militärs heute Morgen. Darauf sei wahrscheinlich der Attentäter zu erkennen, wie er zumindest eine der Bomben in einer Tasche neben dem Schrein ablegt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei hat den Kreis der Verdächtigen nach eigenen Angaben eingeschränkt, gibt aber keine weiteren Einzelheiten bekannt. Daher bleibt weiter unklar, ob der Anschlag mit dem Konflikt zwischen Muslimen und thailändischem Militär im Süden des Landes zu tun hat oder mit dem Protest gegen das Militärregime, das im Mai vergangenen Jahres die Macht in Thailand übernommen hat.